Therese Anna Caroline. Schubert und die Liebe, das ist der Titel der heutigen Folge unserer Sendereihe und er ist mit Bedacht ein kleines bisschen konventionell gewählt. Wen oder was hat Schubert wirklich geliebt, außer der Musik? Gute Frage. Die Natur wahrscheinlich, Wien manchmal, die Gesellschaft seiner Freunde. An Frauen denkt man bei ihm jedenfalls nicht zuallererst. Schubert, sagt der Komponist Anselm Hüttenbrenner einmal, sei gegen das schöne Geschlecht ein trockener Patron gewesen. Das war nicht immer so. An die Natur, ein Lied auf einen Text von Friedrich Leopold zu Stolberg, Stolberg, den Schubert 1815 vertont. O, wie wohl ist mir bei dir, will dich lieben für und für. Das lässt sich natürlich auf vieles beziehen, mindestens auf beides. Auf die Natur, um die es hier geht, auf ein pantheistisches Aufgehobensein in der Welt und auf das Aufgehobensein bei einem Menschen, auf die Liebe also. Sie hörten eine Aufnahme mit der südafrikanischen Mezzosopranistin Michelle Breed. Sie wurde begleitet von Nina Schumann. Ganz sicher ist sich die Schubert-Forschung nicht, ob Schubert dieses Lied für Therese Grob komponiert oder ob sie es nur singt. Das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Therese in seinem Leben eine eminente Rolle spielt. Als Jugendfreundin und erste, ja wahrscheinlich einzige, große Liebe. Wie er stammt auch sie aus einem Lehrerhaushalt und wohnt in der Lichtenthaler Nachbarschaft. Die Familien kennen sich, die Kinder wachsen miteinander auf. Schuberts emotionales, ja erotisches Interesse wird geweckt, als Therese Grob bei der Uraufführung seiner F-Dur-Messe zur 100-Jahr-Feier der Lichtenthaler Kirche die Sopranpartie übernimmt. Im Oktober 1814 ist das, er ist 17, sie 16 Jahre alt. Ein Paar, das gut zusammenpasst. Der junge Künstler und die Sängerin. Wobei Therese Grob den Schönheitsidealen der Zeit nicht wirklich entspricht. Sie habe einen breiten Mund, eine markante Nase und ein eckiges Gesicht, heißt es. Außerdem verunstalten Pockennarben ihre Haut. Eine Impfpflicht gegen Pocken oder Blattern existiert noch nicht, jedenfalls nicht flächendeckend. Therese übersteht die lebensgefährliche Infektionskrankheit, bleibt aber eine gezeichnete. Schubert stört das nicht groß. Er ist mehr an ihren musikalischen Fähigkeiten interessiert. Die Sopransoli in seiner Messe habe sie wunderschön gesungen und mit tiefer Empfindung. So steht es in Anselm Hüttenbrenners Erinnerungen. Hören Sie aus der Messe Nummer 1 in F-Dur das Kyrie. Die Solisten sind Zdena Klobowa und Walter Coppola. Thank you. Eine Aufnahme mit den Virtuosi Die Prager und dem Prager Kammerorchester unter der Leitung von Andreas Weiser. Wir hörten das Kyrie aus Schuberts Frühjahr F-Dur-Messe, Deutschverzeichnis 105. Im Frühjahr 1815 offenbart sich Schubert gegenüber seinem Konviktsfreund und Kollegen Anton Holzapfel. Er liebe Therese Grob. Was für ein Vertrauensbeweis. Holzapfel kennt Therese und bestätigt das gängige Urteil. Das Mädchen sei durchaus keine Schönheit, aber gut gewachsen, ziemlich voll, ein frisches, kindliches Rundgesichtchen und singe mit schöner Sopranstimme auf dem Chore im Lichtental. Was macht Schubert mit seiner Liebe? Zunächst einmal hat er das Problem, dass ihm die Einberufung zum Militär droht. Österreich braucht Rekruten im Kampf gegen Napoleon. Es gibt kaum Möglichkeiten für einen jungen Mann, sich dem zu widersetzen. Dreimal wird Schubert aufgefordert, sich zu melden. Dreimal stellt er sich tot. Eine Strategie, die kein viertes Mal Erfolg verspricht. Also sucht er einen anderen Ausweg und wird Gehilfe in der Schule seines Vaters. Als Lehrer oder Schulgehilfe ist man vom Militärdienst befreit. Bildung gilt als wichtig. 3 Jahre lang hält Schubert durch, dann ist der Krieg vorbei und die Gefahr gebannt. 3 Jahre, in denen er jährlich 80 Gulden verdient. 3 Jahre, in denen er leidet wie ein Hund. Unter der Knute des Vaters, unter den Schülern und darunter nicht genug komponieren zu können. Ob ihm das Soldatenleben besser bekommen wäre, sicher nicht. 2 patriotische Lieder nach Gedichten von Theodor Körner, Trinklied vor der Schlacht und Schwertlied. Schlacht, du bist da, Schlacht, du bist da, Schlacht, du bist da. Liebchen in den Arm. Hochzeitmorgen graut, hurra, du Eisenbraut, ihr Hochzeitmorgen graut, hurra, du Eisenbraut. Martialisch komponieren kann Schubert, zur handgreiflichen Landesverteidigung aber hätte er sicher nicht getaugt, wie die meisten seiner Künstlerfreunde. Zwei Körnerlieder waren das, es sangen Christoph Brigadier und die Camerata Musica Limburg, der Pianist war Andreas Frese. Der Schuldienst, wie gesagt, ist Schuberts Rettung vor dem Militär. Dass er sich damit in Liebesdingen einen Bärendienst erweist, ist ihm vielleicht gar nicht bewusst. Im Grunde steht der Legalisierung seiner Verbindung mit Therese Grob ja nichts im Wege. Beide stammen aus dem gleichen Milieu, die Familien kennen sich, man teilt auch die Leidenschaft für die Musik. Wo ist das Problem? Das Problem nennt sich Vorschrift über die Bewilligungsgesuche zur Verehelichung und ist ein Hofkanzleidekret vom 26. Jänner 1815. Vor die Ehe setzt der Metternich-Staat diverse Hürden. Die Heiratswilligen müssen volljährig sein, sie brauchen die Erlaubnis der Eltern und, jetzt kommt's, auch die des Staates. Außerdem gibt es eine lange Liste von Berufsständen, die ohne polizeiliches Führungszeugnis in Wien gar nicht getraut werden dürfen. Architekten zum Beispiel oder unadelige Ausländer, Mehlhändler, Milchhändler und Musikanten. Und es gibt den Paragraphen 15, wonach der Nachweis erbracht werden muss, dass das Einkommen zur Ernährung der Familie zureichenden Unterhalt darbietet. Die 80 Gulden, die Schubert als Schulgehilfe verdient, reichen offenbar nirgends hin. Und Musik ist schön, gerade wenn Schubert seiner Therese etwas in die Kehle legen kann und sie für ihn singt. Geld aber bringt Musik keins. Nur manchmal, wenn es sich um kirchliche Auftragswerke handelt, verdient er etwas. Wie mit diesem Salve Regina zum Beispiel in A-Dur. Es singt noch einmal die tschechische Sopranistin Zdena Klobova. Thank you. So ähnlich könnte Schuberts große Liebe Therese Grob gesungen haben. Wir hörten sein Salve Regina in A-Dur, Deutschverzeichnis 676 aus dem Jahr 1819. Für Therese wäre Schubert sogar Lehrer geblieben. Zumindest bewirbt er sich im April 1816 auf eine Stelle in Laibach. Als das nichts wird, ist die Sache entschieden. Er wird Therese Grob keine gesicherte Existenz bieten können, jedenfalls nicht so bald. Der jungen Frau aber drängt die natürliche Zeit, also trennen sich die beiden. Therese heiratet kurz darauf den Bäckermeister Johann Bergmann, bleibt kinderlos und unglücklich, und Schubert denkt sich, wenn ich schon meine Liebe nicht kriege, dann kann ich auch den verhassten Schuldienst quittieren. In seinen Erinnerungen zitiert Anselm Hüttenbrenner Schubert später so: »Eine habe ich recht innig geliebt und sie mich auch. Sie war etwas jünger als ich und war nicht eben hübsch, hatte Platternarben im Gesicht, aber gut war sie, herzensgut. 3 Jahre hoffte sie, dass ich sie ehelichen werde. Ich konnte jedoch keine Anstellung finden, wodurch wir beide versorgt gewesen wären. Sie heiratete dann nach einem Wunsch der Eltern einen anderen, was mich sehr schmerzte. Ich liebe sie noch immer, und mir konnte seitdem keine andere so gut und besser gefallen wie sie. Sie war mir halt nicht bestimmt.« Immer trag ich länger diese Leidenlast. Nimm den müden Thank you. Zwei frühe Lieder, der Leidende und Lied aus der Ferne, die sich leicht auf Schubert als Liebenden beziehen lassen und vielleicht auch so gemeint waren. Wir hörten Dorothee Jansen und Francis Greer, die eine ganze CD gemacht haben mit Musik über und für Therese Grob. Schubert und die Liebe, Schubert und die Frauen, das mutet als Thema ein bisschen undankbar an. Man kann und will es nicht weglassen, so richtig gibt es aber nichts her. Nicht einmal zu seiner Stiefmutter Anna Kleienböck hat Schubert ein schlechtes Verhältnis, im Gegenteil. Als seine leibliche Mutter 1812 stirbt, nimmt sie wie selbstverständlich deren Stellung ein. Schuberts soziales Leben aber ist männlich. Frauen sind zwar bei größeren Geselligkeiten willkommen, bei den Schubertiaden und Landpartien, zur Auflockerung gewissermaßen, schon bei den Leseabenden aber hört der Spaß auf. Wo man sich ernsthaft über Kunst austauscht, über ästhetische und politische Fragen, hat das weibliche Geschlecht nichts zu suchen. Es sei denn, es betätigt sich selbst genuin schöpferisch oder betreibt Salons und verfügt in beiden Fällen über die nötigen ökonomischen Mittel. In jedem Fall sind die kreativen Frauen im frühen 19. Jahrhundert in der Minderzahl. Davon kann wenig später auch Clara Schumann Zeugnis ablegen. Als Sängerinnen immerhin treten Frauen auf, sowohl in der Kirche wie im Konzert wie auch auf der Opernbühne. Nun ist das Theater, die Oper, wie wir wissen, nicht gerade die Schmiede der größten Schubertschen Erfolge. Aber interessant ist es schon, danach zu fragen, welche Rollen er den Frauen auf den Leib schreibt. Nimmt er sie als Projektionsfläche wahr, als Männerfantasie, als Unterdrückte, ja im echten Leben Unterrepräsentierte? Ein lustiges Beispiel für diesen ganzen Komplex ist Schuberts Singspiel »Die Verschworenen« von 1823, eine Vertonung des Lysistrata-Stoffes. Hören Sie die Ouvertüre. Thank you. Das neue Orchester unter Christoph Spering mit der Ouvertüre zu den Verschworenen. Der Stoff geht zurück auf Aristophanes und erzählt folgende Geschichte. Heribert von Lüdenstein und seine Ritter lassen ihre Frauen allein zurück, um auf Kreuzzug ins Heilige Land zu ziehen. Die Sache dauert und die Frauen beschließen, sich für die Kriegslust ihrer Männer zu rächen, indem sie in einen Liebesstreik treten. Das wird den Rittern zugetragen, woraufhin diese mitten im Schlachtgetümmel ein Enthaltsamkeitsgelübde ablegen. So lange, bis die Frauen nicht selbst zu den Waffen greifen, um zu tun, was getan werden muss, gibt es keinen Minnedienst. Das wiederum muss man den Frauen um Ludmilla von Lüdenstein nicht zweimal sagen. Doch bevor es zum Äußersten kommt, zur Schlacht der Geschlechter, werden alle Tricks und Intrigen aufgedeckt und man findet wieder zueinander. Hören Sie zwei kurze Arietten aus den Verschworenen, Heribert und Ludmilla von Lüdenstein kurz vor der Versöhnung und achten Sie doch einmal darauf, wie die Frau hier musikalisch auf den Mann antwortet. Ich habe gewagt und habe gestritten für dich, ich habe entsagt und habe gelitten für dich, ich habe Hunger und Durst ertragen für dich, ich habe wohl 100 Hirten erschlagen für dich. Ich setze aufs Spiel mein Blut und mein Leben für dich, nun kehr ich zurück mit Lorbe umgeben, für dich. Ich habe gewagt und habe gestritten, ich habe entsagt und habe gelitten, ich habe Hunger und Durst ertragen, ich habe wohl 100 Türken erschlagen, ich setze aufs Spiel mein Blut und mein Leben. Ja, mein Blut und mein Leben, nun kehr ich zurück mit Lohne umgeben. Für dich, nun kehr ich zurück mit Lohne umgeben. Für dich, dieses kriegliche Wesen, der Friede wäre mir besser gewesen. Das klingt ganz schön subversiv, auch rhetorisch gewitzt, wie die Gattin hier dem Gatten den Spiegel vors Gesicht bzw. vor die Ohren hält. Lisa Larsson und Peter Lika mit zwei Arietten aus Schuberts Singspiel »Die Verschworenen oder der häusliche Krieg«. Christoph Spering leitete das neue Orchester. Die Frauen auf Schuberts Opernbühne, wer sind sie, was treiben sie so? Die erste ist die Tochter eines Dorfrichters in Der vierjährige Posten. Eine andere ist Schwester im Geiste von Beethovens Leonore und heißt auch noch so, Eleonore in Fernando. Die Schubert-Frauen werden gleich zweimal von zwei Brüdern begehrt, in Claudine von Villabella und in den Zwillingsbrüdern, und einmal von drei Studenten in Die Freunde von Salamanca. Estrella wiederum in Alfonso und Estrella rückt durch ihre Liebe ein ganzes Herrschaftssystem gerade. Und auch Emma und Florinda stehen in Fierabras im Zentrum eines gewaltigen Macht-, Glaubens- und Intrigengeflechts. Rosamunde hingegen besteigt gegen alle feindlichen Mächte erfolgreich ihren Thron in Rosamunde, Fürstin von Zypern. Und Ottilie und Zuleika führen in Der Graf von Gleichen, Schuberts letztem großen Opernfragment, eine ganz und gar unbürgerliche, unchristliche Ehe zu dritt. Ich würde denken, unterm Strich, in der Frauenfrage hält Schubert hier zeittypisch die Waage zwischen dem biedermeierlich Konventionellen und dem Heroischen. Schuberts Bühnenfrauen sind weder nur Objekte männlicher Begierde, noch Heimchen am Herd, noch rebellische Amazonen, die die bürgerliche Gesellschaft aufmischen. Sie sind mal das eine, mal das andere. Oft haben sie von allem etwas. Und mehr als jede Programmatik macht die Musik sie eigenständig und stark. Hören Sie das Finale des zweiten Akts aus Der Graf von Gleichen, so wie Schubert es komponiert haben könnte. Die Vervollständigung der teilweise sehr fragmentarischen Skizzen besorgte Richard Dünser. Es spielt das Sinfonieorchester Vorarlberg unter Christoph Eberle und es singen Florian Bösch, Cornelia Horak und Letizia Scherrer. Und der Sprecher, den Sie gleich zu Beginn hören werden, das ist Kurt Sternig. Die Gräfin aber hat genug gesehen. Sie versteht den tiefen Grund des Schweigens der Prinzessin. Sie erkennt darin den eigentlichen Liebesbeweis. Und in ihrem Einverständnis tritt der Graf von Gleichen im Festsaal seiner Burg vor die Öffentlichkeit. Ich dank euch, Freunde, dass ihr meinem Ruf gefolgt. Seid alle mir gegrüßt. Was Wiedersehen macht mich der lange Trennung Schmerz vergessen. Doch jetzt vernehmt, in Sklavenketten macht mich ein das süße Glück der Freiheit würde. Nicht eher meines Hauses Schwelle zu betreten, bis ich von Rom so viel verdanke. Und den sie Vaterland und Vaterwies, mit dem sie auf der Flucht die Schätze teilte, ich hab vom heiligen Vater mir erbeten, was niemand weiß, als sie. Dieses heilige Pergament enthält. Mir wird die zweite Gattin angetraut. Angelika, du meine Braut. Die wunderbare Kunde, oh, gehört die wunderbare Kunde. Thank you. Sie teilen die Liebe, den Mann, das Bett und das Geld, ohne Eifersucht, ohne konfessionellen Streit, wenn das keine Utopie ist. Aber natürlich eine aus männlicher Perspektive. Der Held, der in der Fremde von einer Muslimin gerettet wird und diese als Zweitfrau mit nach Hause nimmt, ins christliche Abendland. Das war das rekonstruierte, rekomponierte Finale aus Schuberts Opernfragment »Der Graf von Gleichen«. Christoph Eberle leitete das Sinfonieorchester Vorarlberg, Florian Bösch sang den Grafen, Cornelia Horak die Sulaika und Letizia Scherrer die Gräfin Ottilie. Zwei Frauen begegnet auch der junge Schubert auf seiner Suche nach Arbeit, die ihm immerhin eine Musiklehrerstelle beim Fürsten Johann Karl Esterhazy von Galanta auf Schloss Jelitz beschert. Heute liegt das Schloss in der Slowakei, damals gehörte Jelitz zu Ungarn. Für zwei Sommer reist Schubert dorthin, 1818 und 1824, um die Töchter des Hauses, Caroline und Marie, in Klavierspiel und Gesang zu unterrichten. Das heißt nicht, dass er übers Jahr in Wien nichts mit ihnen zu tun hätte, das offenbar aber nur sporadisch. Die Komtessen sind musikalisch leidlich begabt, Caroline etwas mehr als Marie, und 1818 sind beide, naja, noch Kinder, 13 und 15 Jahre alt. Schubert, als hätte er nichts anderes zu tun, geht ein Verhältnis mit einem Stubenmädchen ein, Josephine Beppi Pöckelhofer. 6 Jahre später dann, während seines zweiten Aufenthaltes in Jelitz, verliebt er sich zum Sterben, wie er schreibt, in die nunmehr 19-jährige Komtesse Caroline. Dass aus dieser Liaison nichts werden kann, ist ihm natürlich bewusst. Ein mittelloser Kompositeur und eine angehende Gräfin, was soll das werden? Also gießt er seine Sehnsucht und Trauer in Musik und schreibt an seinen Bruder Ferdinand quasi geläutert. Man glaubt, an dem Orte, wo man einst glücklicher war, hänge das Glück. Doch bin ich jetzt mehr imstande, Glück und Ruhe in mir selbst zu finden als damals. Als Beweis dessen werden dir eine große Sonate und Variationen über ein selbst erfundenes Thema, beides zu 4 Händen, welche ich bereits komponiert habe, dienen. Diese Variationen hören wir jetzt. 8 Variationen über einen recht melancholischen Marsch in As-Dur. Es spielen Jara Thal und Andreas Grothäusen. Aller Wahrscheinlichkeit nach spielt Schubert diese Variationen zusammen mit Caroline von Esterhazy vierhändig. In jedem Fall hat diese mal wilde, ja ungestüme, mal zart gedämpfte, mal hochvirtuose Musik zwei Aufgaben. Sie soll der Schülerin eine pianistische Bühne bereiten. Caroline soll zeigen können, was sie kann. Aber die Musik erzählt eben auch vom Entsagen, von der Unmöglichkeit eines solchen Miteinanders im echten Leben. Jara Thal und Andreas Grothäusen mit den 8 Variationen über ein eigenes Thema in As-Dur, Deutschverzeichnis 813, eine Aufnahme von 1995. Eine Szene auf Schloss Jellitz wird immer wieder gerne geschildert. Warum er ihr eigentlich nie ein Musikstück widme, soll Caroline von Esterhazy den armen Schubert einmal gefragt haben, eine neckische Frage. Schubert antwortet, dass dies nicht nötig sei, denn ihnen ist ja ohnehin alles gewidmet. So ganz aber scheint ihn der gespielte Vorwurf der Comtesse nicht loszulassen. Später widmet er ihr ein Liederheft, sein Opus 87, und allein die Titel dieser 3 Lieder sprechen Bände: Der Unglückliche, Hoffnung und Der Jüngling am Bache. Ein Minizyklus, wenn man so will, der mit einer überraschend konkreten Vision endet. Es singt Dietrich Fischer-Dieskau. In dem Paradies, wo Rosen einer Jugend. hast das Glück empfunden, dem jede Seligkeit der Erde weicht. Du hast ein Herz, das dich verstand gefunden, der Künsten Hoffnung ein schönes Ziel erreicht. Zerrisse sind alle süßen Bande, mir schlägt kein Herz mehr auf der weiten Welt. Zerrisse sind alle süßen Bande, mir schlägt kein Herz mehr auf der weiten Welt. Auf der das täuscht die offene Seele. Der Jüngling am Bache, ein Gedicht von Friedrich Schiller, das es an versteckter Erotik und revolutionärem Denken nicht fehlen lässt. Das Schloss, die Hütte, der rieselnde Quell, ob Caroline von Esterhazy diese Botschaft versteht und gutiert? Wir hörten eine Aufnahme aus dem Jahr 1969 mit Dietrich Fischer-Dieskau und Gerald Moore. Was aber bedeutet es für einen jungen Mann wie Schubert, wenn er in Liebesdingen erfolglos bleibt, weil Standesgrenzen es verbieten und ihm unter Bürgerlichen die ökonomischen Voraussetzungen fehlen? Es bedeutet, dass er käufliche Dienste in Anspruch nimmt. Schubert tut das, er geht zu Huren. Schober soll ihn dazu animiert haben. Schober ist also der Verführer und letztlich auch an der Syphilis-Infektion schuld, die Schubert sich bei einem Bordellbesuch holt. Doch ist es so einfach? Sollte man nicht auch die gesellschaftliche Doppelmoral in Rechnung stellen, den staatlichen Druck, der auf der Ehe lastet und viele Frauen in die Verelendung treibt, vor allem in den ärmeren Vierteln und auf dem Land? In der Vorstadt ist der Sex billig. Oft genügen Naturalien, Blumen, Süßigkeiten oder ein paar neue Strümpfe. Teuer wird es in der inneren Stadt, am Graben, bei den Grabennymphen. 5 Gulden mindestens. Ein für Schubert unerschwingliches Vergnügen. Nachts oder in der Dämmerung also geht er zu Huren. Tagsüber ist das weibliche Geschlecht für ihn unerreichbar. Umgang hat Schubert unter anderem mit den Schwestern Fröhlich. 4 an der Zahl, Anna, Barbara, Katharina und Josephine, die allein lebenden Töchter eines Wiener Fabrikanten. Alle 4 bleiben unverheiratet und widmen sich mehr oder weniger der Musik. Josephine ist eine bekannte Altistin und singt im Ensemble des Wiener Hoftheaters. Außerdem ruft sie ein Frauenquartett ins Leben, für das auch Schubert komponiert. Zum Beispiel den 23. Psalm aus dem Neuen Testament. Gott ist mein Hirte. Deutschverzeichnis 796. Thank you. Musik für Frauenvokalquartett, zwei Sopranistinnen und zwei Altistinnen. Karin Pohl, Brigitte Domhardt, Claudia Graswurm und Astrid Pilzecker sangen Schuberts Vertonung des 23. Psalms. Bernd Kaspar war der Pianist. Schreibt Schubert eigentlich mehr Männerlieder oder mehr Frauenlieder? Schwer zu sagen. Viele Lieder sind niemand Konkretem gewidmet, viele nur für hohe oder tiefe Stimme notiert. Die großen Zyklen sind alle für Männerstimme komponiert, von der Müllerin bis zum Schwanengesang, aber das hat natürlich auch mit Schuberts Sängerfreund Johann Michael Vogel zu tun. Überhaupt und tendenziell würde ich sagen, es sind mehr Männerlieder, die Schubert schreibt. Lieder aus männlicher Perspektive auf die Frau, bisweilen in durchaus weitsichtiger, unkonventioneller Manier. Wie schreibt der junge Schubert 1816 in sein Tagebuch, als er sich von Therese Grob trennen muss? Glücklich, der einen wahren Freund findet. Glücklicher, der in seinem Weibe eine wahre Freundin findet. Eine Freundin wie Anna Fröhlich, ihres Zeichens Gesangsprofessorin am Konservatorium des Musikvereins, die Schubert im Sommer 1827 zu dieser Komposition anregt. Sin all Das Grillparzerständchen, es sangen Birgit Remmert und die Damen des Rias Kammerchors. Philipp Meyers spielte Klavier, das Ganze unter der Leitung von Markus Creed. In diesem Ständchen spiegelt sich ganz schön, was in unserer heutigen Sendung Thema war, Schubert und die Liebe nämlich. Die Musikanten machen der Liebsten ihre Aufwartung, wollen sie wecken, gar zu einem Stelldichein überreden und tun es dann doch nicht, sondern machen sich leise wieder davon. Das Liebchen bleibt unberührbar, so wie für Schubert die Frauen letztlich unberührbar bleiben. Damit geht diese Folge unserer großen Sendereihe über Franz Schubert zu Ende. Nächsten Sonntag geht es hier um Krankheit als Metapher, um Schuberts Kranksein und physisches Leiden an der Welt und was es für seine Kunst bedeutet. Ich bin Christine Lemke-Mattwey und sage Ihnen jetzt im Nachhall zu heute mit Lotte Lehmann und Paul Ulanowski Gute Nacht, eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1941. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehe. Die Liebe. schreib ihm vorübergehend, ans du dir gute Nacht, damit du mögest sehen.